Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Filmexe-Podcasts. Heute nur Stefan und ich. Ja, hallo. Und wir haben uns dennoch überlegt, auch wenn wir jetzt gar nicht so viele von den Filmen gesehen haben, doch mal über die ganzen Oscar-Nominierungen zu sprechen, da ja in circa 10 Tagen die Verleihung ist. In genau 10 Tagen. Für uns, ja. Und wir so ein bisschen so eine Prognose abgeben und ein bisschen über die Filme sprechen, die wir halt gesehen haben. Und so ein bisschen uns fragen, warum bestimmte Filme da drin gelandet sind und so. Und wie wir es schon des Öfteren gemacht haben, machen wir vorab die kleine Rubrik, dass wir so ein bisschen sagen, was wir einfach die letzten Tage so geschaut haben. Ich muss vorweg sagen, mir fällt überhaupt nichts ein, was ich seit unserer letzten Aufnahme gesehen habe. Deswegen gebe ich erstmal an Stefan ab und überlege nochmal ganz gezielt, ob ich nicht irgendwas gesehen habe. Dann fange ich am besten an. Ich habe auch nicht so viel gesehen. Also in der letzten Woche habe ich, also letztes Wochenende habe ich was gesehen, nämlich einmal Trainspotting, den Drogenfilm von, wie heißt er, Danny Boyle. Genau. Den habe ich zur Vorbereitung gesehen, weil ich den zweiten Teil sehen wollte und den ersten halt noch nicht kannte. Und ja, also der wird ja ganz schön abgekultet, der Film, ne? Ja, also habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Die Charaktere sind halt ganz cool. Und die Handlung ist auch interessant, aber es war jetzt mehr, also es war ein richtig guter Film, aber ich fand den jetzt nicht so witzig und so kultig, wie der immer gemacht wird. Also ich bin auf jeden Fall interessiert, wie jetzt der zweite Teil aussieht. Aber ja, also so, ich weiß nicht, ob ich mir mehr erhofft habe oder so, aber also hat mich jetzt nicht so überrascht. Ja, ist ja immer so, wenn die Erwartungshaltung so recht hoch ist. Ja, das ich glaube, wurde Trainspotting, der zweite Teil, jetzt nicht auch auf der Berlinale vorgestellt und ist ganz gut angekommen? Das kann sein. Ich glaube, ja. Also allgemein wird der so durchwachsen angesehen. Mhm. Also allgemein gut, aber nicht so wie der erste. Ja, geht ja wahrscheinlich auch nicht, ja, dem gerecht zu werden. Den habe ich auch gesehen und den habe ich auch relativ spät nachgeholt. Insgesamt, den habe ich vor einem Jahr, glaube ich, gesehen und fand den auch überraschend gut, beziehungsweise ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass er gut ist. Wird jetzt aber auch nicht einer meiner Lieblingsfilme werden, beziehungsweise sich da irgendwo einreihen. Ja, nee, das auch nicht. Ja, ansonsten, genau, ich habe überlegt, ich habe halt gesehen vor einer Woche die ersten 2 Folgen von der neuen Netflix-Serie mit unter anderem Drew Barrymore. Mhm. Eine Art Horrorkomödie oder Satire, weil ich weiß nicht, der Horror spielt, glaube ich, gar nicht so vordergründig eine Rolle da drin. Ist mehr so ein Aufhänger. Und heißt, ich kriege den Namen immer nicht so richtig sagen. Santa Clarita Diet. Okay. Santa Clarita Diet. Hab die ersten beiden Folgen gesehen, fand die auch irgendwie ganz witzig oder so unkonventionell und werde die bestimmt auch nochmal irgendwann weiterschauen. Die Folgen gehen auch, glaube ich, immer nur 20 oder 30 Minuten. Ja, maximal 30 Minuten. Genau, 8 Stück oder so gibt's. Deswegen kann man die relativ schnell hintereinander auch wegschauen. Ja. Hast du die komplett gesehen? Ja, ja, ich habe ja auch eine Kritik drüber geschrieben. Und ja, also es ist halt eine nette Serie. Hm. Kann man auf jeden Fall gucken. Also wenn man das Zombie-Genre mag, wie ich, dann wird man vielleicht etwas enttäuscht sein, weil es geht halt darum, dass Drew Barrymore ein Zombie ist. Warum und wieso muss man halt noch gucken, was da passiert. Aber es ändert sich halt nichts. Sie muss halt Menschenfleisch essen und ist ein bisschen stärker, aber ansonsten passiert nichts. Sie ist halt ein normaler Mensch ansonsten. Und deswegen ist es, also wenn man jetzt ein Zombie, wenn man das Zombie-Genre mag, dann wird man vielleicht etwas enttäuscht sein. Ja, also man sollte es nicht als einfach so Zombie, ja, ja, Zombie-Serie oder so deklarieren, das haben sie auch nicht gemacht. Deswegen, ich finde es ganz angenehm, dass es nicht zu vordergründig ist. Ja, ja, es ist, ich meine auch nur, dass es dann trotzdem sehenswert ist, weil sie das, was sie daraus machen, ist echt gut. Vor allem die beiden Hauptdarsteller sind gut. Ich habe jetzt vergessen, wie der Mann in der Serie heißt von Drew Barrymore. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Also in der Serie heißt er Joel, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt. Und die spielen es echt gut, vor allem, weil diese ganze Situation natürlich so völlig kurios und skurril ist. Und auch wie sich es weiterentwickelt, das würde nie so passieren. Selbst wenn, keine Ahnung, wenn meine Frau ein Zombie wäre, dann würde ich trotzdem nicht so reagieren, wie sie es in der Serie machen. Mhm. Würde auch niemand, denke ich, aber trotzdem nimmt man es ihnen ab. Mhm. Und das ist schon ganz cool. Aber ich muss auch sagen, dass neben den beiden Hauptdarstellern sind die Nebendarsteller ganz schön mies. Also ich finde, da gibt es einen Nachbarn, so ein Polizist, der als Antagonist so ein bisschen dargestellt wird. Den finde ich ganz schrecklich. Also liegt gleich auch an der Rolle. Ja. Und die Tochter finde ich schlimm. Mhm. Die spielt echt nicht gut. Besonders wenn es dann zu emotionalen Szenen kommt, dann ist es schrecklich. Ja, und sie machen halt aus der Idee nicht so viel, wie man vielleicht hätte machen können. Aber da kommt ja sicherlich noch eine zweite Staffel und noch eine dritte und ich glaube auch, dass kommt noch einiges gut fortgesetzt werden wird, ja. Naja, ich werde da bestimmt auch nochmal weiter reinschauen. Ansonsten habe ich auf meiner Liste an Serien, die ich auf jeden Fall noch sehen will, aber darüber haben wir auch letzte Woche schon ausführlich gesprochen. Die hast du meiner Meinung nach auch komplett gesehen, weil du eine Kritik drüber geschrieben hast. Dirk Gently's Holistische Detektei. Genau. Der längste Name. Genau, die will ich auch immer noch sehen. Ich habe kaum eine Ahnung direkt, worum es geht, aber... Das kann man auch schlecht beschreiben. Ja, also, umso besser. Da darf man auch wirklich nicht... Also, ich kann ja vielleicht umreißen, womit es beginnt. Ja. Also, es beginnt halt mit Elijah Wood, der eine Hauptrolle spielt. Er ist nicht Dirk Gently. Dirk Gently wird gespielt von Samuel Bennett, wenn mich nicht alles täuscht. Und Elijah Wood fährt halt zur Arbeit, ist Hotelboy, wie nennt man das so? Lobbyboy? Ja. Lobbyboy im Hotel. Und alles um ihn herum versinkt im Chaos. Also da gibt es einen Mord, wo vier Leute umgebracht werden und von einem Monster gefressen werden. So scheint es anfänglich. Und das passiert dann im Hotel und währenddessen trifft Elijah Wood sich selbst. Nur mit komischen Sachen an. Mhm. Und dann kommt er halt nach Hause, nachdem er natürlich gefeuert wurde. Und da steigt dann bei ihm durchs Fenster Samuel Bennett, also Dirk Gently, und möchte ihn als seinen Assistenten haben. Und das ist dann alles, was passiert. Dirk Gently möchte den Fall lösen. Elijah Wood möchte damit nichts zu tun haben. Und so entwickelt sich das alles dann weiter. Mhm. Also man kann es jetzt nicht so beschreiben. Es gibt extrem coole Charaktere. Besonders, also hier Dirk Gently und Todd, die sind echt cool. Und meine Lieblingsfiguren sind eigentlich die heißen schon dumm, die Rowdy Four. Das sind einfach vier Rowdies, die einfach nur in der ganzen Serie nur rumfahren und Sachen kaputt machen. Und also sie haben schon einen Sinn in der Handlung, aber am Anfang denkst du dir, was ist denn jetzt los? Und die sind einfach so blöd und gleichzeitig irgendwie cool. Ja, und auch sonst, die Figuren sind die große Stärke und auch wie die Handlung aufgebaut ist, das ist dann am Ende cleverer als so manche Dramaserie, ist aber durchweg witzig und auf jeden Fall sehenswert. Habe ich, glaube ich, sogar 10 von 10 gegeben. Mhm. Also ist echt eine gute Serie. Genau, sag nochmal den Titel, aber das sieht man auf Netflix wahrscheinlich. Ja, Dirk Gently's Holistische Detektei. Mit Elijah Wood, genau. Wie heißt es im Englischen? Das ist nochmal länger. Dirk Gently's Holistic Detective Agency, glaube ich. Okay. Mir ist eingefallen, ich habe doch gestern eine Folge einer Serie geschaut. Und zwar habe ich mir mal die neueste Folge Walking Dead angeschaut, die ja am Montag rauskam. Mit ein paar Tagen Verspätung angesehen. Habe nicht viel erwartet und wahrscheinlich deswegen fand ich die Folge ganz gut. Okay. Ich war positiv überrascht. Sie haben es geschafft, die Folge ganz spannend und interessant zu machen und das ohne Negan auftauchen zu lassen. Okay. So viel sage ich. War gar nicht schlecht. Und dann habe ich... was glaubst du, warum Rick am Ende lächelt? Hast du sie auch gesehen, die Folge? Nee, ich habe beschlossen, Walking Dead nicht weiter zu gucken. Ach so, okay. Warum er am Ende lächelt? Naja, weil er sich, zumindest soll es so sein, erstmal denkt er, er freut sich, weil sie neue Kämpfer gefunden haben. Das glaubst du, okay. Ja, ich habe irgendwie ein paar Artikel darüber gelesen, dass es ja so ein tolles Mysterium ist für die nächste Folge. Okay. Ich fand es aber auch Schwachsinn. Okay. Nun, ansonsten habe ich gesehen, vor 2 Wochen allerdings schon, habe ich auch eine Kritik auf unserem Blog zugeschrieben, wer es ausführlicher haben möchte, zu The Salesman. Ich glaube, im Deutschen heißt der... Heißt der Salesman. Heißt er auch The Salesman, ja, genau. Ist angelehnt an Tod eines Handlungsreisenden. Ein iranischer Film, der auch nominiert ist für den besten fremdsprachigen Film bei den Oscars. Mhm. Haben wir überhaupt schon gesagt, dass es unser Thema heute ist? Ja. Ja, genau. Deswegen passt es auch ganz gut. Den habe ich gesehen, der läuft hier und da, meine ich, auch noch in kleineren ausgewählten Kinos. Und ein wirklich eindringlicher, ganz toller Film, ein Drama, aber unkonventionell, hat ein gewisses Rache-Thema, aber ist nicht klassisch, also wie man es kennt, mit Verfolgung und Stellen und läuft ganz anders, als man es erwartet. Und ich will auch gar nicht viel verraten. Schaut euch den Trailer an, der verrät nicht zu viel. Und seht euch diesen Film an. Also wirklich einer der besten Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Okay. Unbedingt. Ja, The Salesman. Genau. Ja, will ich auch noch sehen. Womit wir dann eigentlich gut den Bogen schlagen zu den weiteren Oscar. Ja, ich wollte noch einen Film erwähnen, wir den, glaube ich, sonst niemals erwähnen werden im Podcast. Obwohl, doch, eigentlich müsste man den mal erwähnen. Ich habe nämlich noch Citizen Kane gesehen, den besten Film aller Zeiten, zumindest nach Meinung kluger Menschen. Mhm. Ja, von 1941, von Orson Welles, ja, der auch die Hauptrolle spielt. Und also man muss ja nicht viel sagen. Also es geht halt um Citizen Kane, den Medienmogul, der eine riesen Zeitung hat und alles, was da dazugehört, stirbt halt auf seinem Anwesen und spricht noch als letztes das Wort Rosebud, was ja auch in der Popkultur Einzug gefunden hat. Und ja, der Film befasst sich dann halt damit, mit dem Leben von Citizen Kane und was denn Rosebud eigentlich ist. Und warum alle sagen, dass es der beste Film ist, ist halt, der ist 1941 gedreht und das sieht man ihm nicht an. Also gut, er ist schwarz-weiß, das sieht man ihm an. Aber wie das inszenatorisch gemacht ist und die Handlung, das kann man sich nicht vorstellen, dass es 1941 schon so war. Vor allem im Vergleich mit, weiß ich was, Frankenstein. Sage ich jetzt nämlich jetzt mal als Beispiel. Das ist ja auch aus der Zeit und das ist so handwerklich mies im Vergleich dazu. Also wenn man Citizen Kane in Farbe sehen würde, wäre das ein Film von heute. Hat ein paar schlechte Einstellungen. Besonders am Anfang, also das fand hat mich, da habe ich am Anfang schon gleich gedacht, oh Gott, was passiert denn jetzt? Wo er halt im Sterbebett liegt und dann eine Aufnahme von seinem Mund, wie er dann Rosebud sagt, so ganz schlecht reingeschnitten. Da habe ich dann gedacht, jetzt wird es ein schlechter Film. Aber der ist echt, also ist nicht der beste Film aller Zeiten im Vergleich zu heutigen Filmen, weil es jetzt auch viel bessere Möglichkeiten gibt, aber zu der damaligen Zeit meiner Meinung nach unfassbar, wie man das gemacht hat. Ja, ein Klassiker, den ich auch unbedingt endlich mal nachholen muss. Und auch der erste Klassiker, der mich auch wirklich so als Film überzeugt hat. Also zum Beispiel bei 2001 Odyssee im Weltraum. Ja, gut. Der ist aber auch so ein schwieriger Film, ja. Also der ist ja, also der, da kann ich wertschätzen, dass die Special Effects so toll sind und erzählerisch der auch was Neues macht, aber es ist trotzdem für mich ein schlechter Film, weil einfach die Geschichte nicht verständlich ist. Genau, und langatmig und das stimmt. Und ja, genau, und Citizen Kane hat es geschafft, mich echt 2 Stunden durchweg zu unterhalten. Toller Film, ja. Sehr gut. Und es hat sicherlich auch einen Oscar bekommen, denke ich mal. Ja. Weiß ich jetzt gerade nicht. Womit wir wieder den Bogen zurückgespannt hätten. Ja. Ja. So, und dann hauen wir die erste Kategorie raus. Achso, wir werden ja wahrscheinlich nicht jede durchgehen. Nee, aber die größten. Ja, dann würde ich einfach mal mit dem besten Film anfangen. Ja, bester Film, eine schwierige Kategorie. Wir haben vor einem Jahr schon mal mit Tim zusammen über die Oscars geredet und haben so ein bisschen darüber diskutiert, inwieweit er war der Meinung, bester Film und bester Regisseur muss immer Hand in Hand gehen. Ja, da bin ich nicht der Meinung. Sind wir beide nicht der Meinung. Da sind auch andere Leistungen, die mit einfließen und es kann auch sein, dass bestimmte Aspekte, die in einem Film bewertet werden, halt bei einem Film alle durchweg positiv sind und deswegen kommt es in der Gesamtwertung dann halt dazu, okay, der hat insgesamt die besten Stimmen dafür bekommen und Regieleistung kann man halt unabhängig davon bewerten, ja, finde ich auf jeden Fall. Bester Film muss dann auch von der Geschichte und da muss dann alles stimmen, schauspielerische Leistung und so weiter und so weiter und so weiter. Genau, deswegen... Deswegen kann ja auch zum Beispiel... das war ein schlechtes Beispiel. Also Mad Max hätte zum Beispiel meiner Meinung nach bester Film hätte werden können letztes Jahr. Wobei da ist jetzt das Entgegengesetzte, also dass er auch auf jeden Fall beste Regie hätte kriegen müssen, aber bestes Drehbuch halt nicht, weil er keine Handlung ist, so wirklich. Ja. Und genauso gut kann ein Film die beste Handlung aller Zeiten haben, aber handwerklich irgendwie mies erzählt werden, dann kann es trotzdem noch der beste Film sein. Genau, und es kann theoretisch auch sein, dass ein Film als bester Film prämiert wird und sonst fast keiner anderen Kategorie gewinnt. Wenn er halt überall solide auf dem quasi zweiten Platz landet, dann kann er insgesamt in der Gesamtwertung trotzdem noch auf Platz 1 landen, was ja auch in den letzten Jahren gar nicht so unüblich war, dass Filme, die sonst kaum prämiert wurden, wie zum Beispiel Spotlight, genau, bester Film kriegt und sonst in keiner Kategorie, glaube ich, irgendwie was gewonnen hat. Ja, ich glaube, vielleicht noch bestes Drehbuch. Kann sein. Ah, nee, das hatte doch Dings bekommen. Big Short. Ja. Hatte, glaube ich, bestes adaptiertes Drehbuch. Aber ist egal. Wir reden jetzt über 2017, nicht 2016. Ja. Ja, genau. Und die Nominierten sind Arrival. Und für besten Film wird ja nicht der Regisseur nominiert, sondern die Produzenten. Oh, ich wusste gar nicht, dass Arrival für bester Film nominiert ist. Ja. Oder? Ach doch, ich habe ja darüber auch geschrieben. Ja, das freut mich auch. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass es Arrival wird, aber wir beide, ich glaube, sind uns einig, wir würden uns sehr freuen, wenn es so wäre. Weil das einer der besten Filme überhaupt des letzten Jahres war, wenn ich. Ja, also bei mir war auf Platz 2. Ja. Also als wir noch den Podcast aufgenommen haben über die besten Filme, war noch Platz 1. Ja. Aber ich danach erst La La Land gesehen habe. Genau, und je nachdem, wie man es zählt. Ja. Ja. Genau, Arrival, Fences von Denzel Washington, Hacksaw Ridge von, wie heißt er? Mel Gibson, genau. Dann haben wir Hell or High Water, Hidden Figures, La La Land, Lion, Manchester by the Sea, wo Matt Damon Produzent ist, sehe ich gerade, und Moonlight. Ja, und aus der Reihe haben wir doch einige gesehen insgesamt. Ja, also was ich gesehen habe, ist halt Arrival, La La Land und Moonlight. Ja. Ich würde La La Land nehmen, weil es für mich halt der beste Film des letzten Jahres war. Ich denke aber, dass Moonlight gewinnt. Und da muss ich nicht mal die anderen Filme sehen. Ja. Ich sage, dass es Moonlight wird. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Moonlight wird. Bei La La Land könnte ich mir vorstellen, dass der relativ oft in anderen Kategorien prämiert wird und sie dann den besten Film geben sie ja immer gerne irgendwie einen, der thematisch irgendwas macht. Ja, deswegen würde ich schon Moonlight denken. Ich glaube auch Moonlight an erster Stelle. Ich habe auch vor 2 Wochen oder so habe ich mir Hello High Water angesehen, wo Tim mich ja auch darum gebeten hatte, mir den endlich mal anzuschauen. Habe ich gemacht. Film mit Jeff Bridges und Chris Pine, ja. Genau, und noch einem anderen Darsteller, dessen Namen ich vergessen habe, die alle ausgezeichnet spielen. Es ist ein guter Film, die letzte halbe Stunde wird nochmal wirklich dramatisch und spannend. Ich fand ihn solide, ich fand ihn gut, ich fand ihn aber auch jetzt nicht überragend. Also so eine klassische 7,5 von 10 quasi für mich. Okay. Also guter Film, kann man schauen. Wird aber nicht bester Film werden bei den Oscars, zu den Oscars zurückzukommen. Ich weiß nicht, ob dafür noch was nominiert ist, irgendwie, oder ein Nebendarsteller. Jeff Bridges wahrscheinlich. Nominiert. Ja. Ja. Halte ich aber auch für eher unwahrscheinlich. Was hatten wir noch? Lion, hast du Lion gesehen? Lion habe ich gesehen, oh ja. Also der ist auch wirklich toll. Also ich glaube mittlerweile, Lion wird auf jeden Fall beste Kamera gewinnen. Okay. Weil da sind teilweise Einstellungen mit dabei. Da haben sie dann auch irgendwo in Indien aus der Sicht quasi des noch 7-jährigen Hauptdarstellers quasi gefilmt, wie er da durch die Menschenmenge rennt und irgendwo auf U-Bahn-Station sitzt. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das kriegen. Beste Kamera. Okay. Bester Film halte ich leider für unwahrscheinlich, obwohl er wirklich sehr gut ist. Er hat auch ein paar Schwächen, so gegen Ende vor allem, aber insgesamt ein wirklich sehr schöner und sehr guter Film. Und Dev Patel, der Hauptdarsteller im zweiten Teil des Films, eigentlich über die Hälfte der Spielzeit, ist allerdings als Nebendarsteller, bester Nebendarsteller nominiert und hat da aber auch gute Chancen, denke ich. Okay, und sonst haben wir ja nichts weiter gesehen. Also zu Lion kann ich auch nichts sagen, habe ich nicht gesehen. Vielleicht noch zu Fences. Also was auffällt, ist ja, nachdem letztes Jahr niemand nominiert wurde, niemand Schwarzes, haben wir dieses Jahr den besten Film Fences und Hidden Figures. Moonlight. und Moonlight natürlich. Drei Filme, die sich damit beschäftigen. Also Fences, da ist Denzel Washington. Was ist der nochmal? Der war Baseballspieler, hatte eine Chance, in die Profiliga zu kommen, war dann aber zu alt und hadert jetzt so mit sich und seinem Leben und überhaupt den Schwarzen in der Gesellschaft. Hidden Figures geht um drei schwarze Frauen, die mitarbeiten bei der ersten Mondlandung, glaube ich. Ich glaube, es war die erste Mondlandung. Und die müssen halt damit kämpfen, dass sie schwarz sind und Frauen, um eine Anerkennung zu bekommen. Und Moonlight geht halt um einen schwarzen Jungen, oder sein Leben, nicht sein ganzes Leben, sondern die ersten so drei Abschnitten. Jahre. In drei Abschnitten wird halt sein Leben gezeigt, wie es ist, als schwarzer, schwuler Mann in Amerika. Was auch das Thema ist, weshalb wir denken, dass er am ehesten gute Chancen hat. Ist aber auch ein guter Film. Ja. Ja, deswegen, also drei Filme, die da jetzt so die Schwarzen der Gesellschaft beleuchten, ist schon auffällig, auch bei den anderen Nominierungen. Ich kann jetzt, also ich habe nur Moonlight gesehen und der verdient es auch, nominiert zu sein. Bei den anderen beiden kann ich es nicht sagen. Wobei, dieser Hidden Figures, von dem habe ich sonst noch gar nichts gehört. Nee, ich auch nicht. Aber das sind so, wie gesagt, so Anwärter auf diese Kategorie. Immer so ein bisschen. Ja, dann gehen wir weiter. Ja, also Hexorich und... Hexorich halten wir beide für hoffentlich relativ ausgeschlossen. Ja, der wird ist ja auch nicht gut angenommen. Okay, dann beste Regie haben wir Damien Chazelle für La La Land. Ja, hat gute Chancen, denke ich. Ist glaube ich, der Top-Favorit. Ja. Dann Mel Gibson für Hacksaw Ridge, was ich... Kennen wir nicht. Barry Jenkins für Moonlight. Kenneth Lonergan für Manchester by the Sea. Was ist das für ein Name? Habe ich auch noch nie gehört. Und Dennis Villeneuve für Arrival. Ja. Da wird es, glaube ich, ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Dennis Villeneuve und Damien Chazelle. Weil Mel Gibson... Also ich kenne Hacksaw Ridge nicht, aber der wird einfach nicht so gut angenommen, dass ich mir vorstellen, dass sie den Preis geben. Barry Jenkins für Moonlight. Also Moonlight wird meiner Meinung nach bestes Drehbuch bekommen. Adaptiertes Drehbuch. Und eventuell auch besten Film, genau. Und besten Film. Und dann eventuell. Wollen sie meistens ja so ein bisschen... Naja, es wird ja eh gewählt. Also wechseln. Da können sie ja nicht... Also Absprachen gibt es ja nicht. Das wird ja gewählt von der Jury. Okay. Also die Regie finde ich einfach nicht so gut bei ihm. Also vor allem diese erste Szene, wo dieser Drogendealer da angefahren kommt und er mit einem redet und die Kamera dann so 10-mal wild um die fliegt. Ja. Das habe ich nicht verstanden, was das sollte. Und sowas gibt es immer mal wieder. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Damien Chazelle wird. Ich würde mich auch für Denis Villeneuve und Arrival freuen, natürlich. Das wird sich durch die Kategorien ziehen, jetzt wenn Arrival auftaucht. Aber es wird schwierig. Also für Arrival sehe ich die besten Chancen auch noch vielleicht. Ich weiß nicht, ob die für bestes adaptiertes Drehbuch auch nominiert sind. Arrival, das ist ja auch eine Kurzgeschichte. Sehen wir gleich. Aber vielleicht, da könnten sie noch was reißen. Ja. Okay. Also sagen wir Damien Chazelle. Ja, wahrscheinlich Damien Chazelle. Ja. Genau, der jetzt La La Land gemacht hat und vorher auch schon Whiplash. Ja. Wäre damit der jüngste, beste Regiepreisträger aller Zeiten. Das ist sein dritter Film, glaube ich. Ja, na gut, er hat Whiplash ja nochmal als Kurzfilm gemacht und davor hat er noch einen gemacht. Ja, genau. Also, ja, dritter Spielfilm. Ja. So, dann bester Hauptdarsteller, Casey Affleck für Manchester by the Sea, Andrew Garfield für Hacksaw Ridge, Ryan Gosling für La La Land, Viggo Mortensen für Captain Fantastic und Denzel Washington für Fences. Okay, ganz klarer Favorit, Casey Affleck, glaube ich, obwohl wir den beide nicht gesehen haben. Also, habe ich nicht gesehen, ne. Aber ja, soll Favorit sein. Ja. Und ich finde auch die anderen Nominierten jetzt nicht so... Also Andrew Garfield habe ich jetzt nicht gesehen. Kann ich mir beim besten Willen aber nicht vorstellen, dass er so eine mega gute Leistung liefert, dass er dafür einen Oscar kriegt. Also wäre schön, wenn, ich mag ihn, aber ich finde ihn jetzt nicht so den grandiosen Schauspieler. Ryan Gosling für La La Land ist keine besondere Leistung gewesen, fand ich. Viggo Mortensen habe ich nicht gesehen. Ja, habe ich auch nicht gesehen. Für den würde ich mich natürlich irgendwie freuen, so, weil ich ihn ganz gerne mag und halt diese, Verbindung noch immer habe zu Herr der Ringe und so. Und man ihn auch so selten sieht. Und ich finde die Nominierung sehr schön, halte ich aber auch für unwahrscheinlich. Bei Ryan Gosling, ich weiß nicht, na gut, sie könnten jetzt, wenn sie sagen, sie wollen so alles, was er da reingesteckt hat für die Rolle, so Klavierspielen lernen monatelang und dass er das ja auch teilweise selbst gespielt haben, irgendwie honorieren, glaube ich aber auch trotzdem nicht, dass sie es machen. Also ich denke, es wird Casey Affleck. Ja. Also ist ja auch der, also er, ich glaube, wenn man so hört, es sind wohl Casey Affleck und Denzel Washington so die Hauptfavoriten. Mhm. Wobei ich dann denke, dass man eher Casey Affleck wählen wird, weil Denzel Washington hat ja schon 2 Oscars. Hm. Also, hat er? Achso. Ja, einmal für Hauptdarsteller und für Nebendarsteller. Mhm. Insofern, also wenn ich wählen müsste, dann würde ich Casey Affleck sehen. Ja. Ohne beide gesehen zu haben, ja, aber beide sollen gut sein. Ja. Und ja. Und gut. Ryan Gosling ist, glaube ich, so mit der La La Land Welle reingeschwappt. Genau. Ja, genau. Beste Hauptdarstellerin haben wir jetzt auch nicht so viel gesehen. Das stimmt, ja. Isabelle Huppert für Elle, Ruth Negga für Loving, Natalie Portman für Jackie, Emma Stone für La La Land und Meryl Streep für Florence Foster Jenkins. Alles denkbar, finde ich fast. Zumindest kann ich da überhaupt keine Prognose machen. Nee, also Isabelle Huppert soll toll sein in Elle. Von Loving habe ich noch gar nichts gehört. Natalie Portman, ja, soll auch gut sein. Ich glaube, sie, nein, man kann nicht sagen, direkt rettet den Film, aber macht halt den Film so ein bisschen sehenswert. Ja, das kann sein. Ich habe ihn aber auch nicht gesehen bisher, Jackie. Ja, und die einzigen, die ich gesehen habe, sind halt Emma Stone und Meryl Streep. Ja. Und Meryl Streep musste ja nominiert werden, die muss man immer nominiert werden. Mhm. Hat es aber auch verdient, also sie spielt auch echt gut. Aber ich fand Emma Stone schon noch besser. Ja. Also Emma Stone ist auch, spielt auch wirklich gut in La La Land. Kann ich mir auch vorstellen, dass sie gewinnt auf jeden Fall eher als Ryan Gosling. Ja, auf jeden Fall. Also im Vergleich zu Ryan Gosling spielt sie auch besser. Ja. Denke ich. Ja, ansonsten können wir zum Rest nicht mehr so viel sagen. Mhm. Also Favoriten gibt es da in der Kategorie einfach nicht. Ja. Nicht so wie bei den Hauptdarstellern. Wüsste ich jetzt nicht, wer da gewinnen sollte. Ja. Dann der beste Nebendarsteller. Haben wir einmal Dev Patel, schon, haben wir schon gesagt. Genau, aus dem Film Lion. Ja. Dann Mahershala Ali für Moonlight. Mhm. Jeff Bridges für Hell or High Water. Lucas Hedges für Manchester by the Sea. Und Michael Shannon für Nocturnal Animals. Ah, interessant. Ach ja, richtig. Nocturnal Animals hatte ich gesehen. Wirklich toller Film. Okay. Wird ja so gemischt aufgefasst, habe ich gemerkt. Spaltet so ein bisschen. Aber ich fand den spannend, ich fand den toll. Ein Film mit Amy Adams und Jake Gyllenhaal in den Hauptrollen. Und der hier nominiert ist, ist aber so ein Antagonist. Also so ein Fiesling. Oder ein noch mehr, aber ich verrate jetzt nicht so viel. Der spielt auch wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube jetzt aber nicht, dass er gewinnen wird. Aber ich finde die Nominierung trotzdem schön. Und ich bin mir aber bei dieser Kategorie so sicher wie sonst fast nirgendwo, dass es Dev Patel für Lion wird. Okay. Ja. Das denke ich nicht. Okay. Also ich denke, dass Mahershala Ali gewinnen wird. Ja, glaube ich nicht. Der Drogendealer aus Moonlight, den fand ich auch echt am besten am Film. Ich fand ihn auch gut, wobei ich habe bei der Mimik dann teilweise gedacht, er macht immer irgendwas mit seinen Lippen die ganze Zeit. Nein, immer seine Zunge so. Genau, das fand ich war irgendwann ein bisschen zu viel einfach so. Das wirkte nicht mehr so echt. Aber naja. Er hat mich auch gewundert, dass der jetzt so plötzlich da war, weil den kannte ich aus Marvels Luke Cage, wo er den Antagonisten spielt. Und da fand ich den teilweise ein bisschen übertrieben. Auch gut, aber dass er dann hier plötzlich so eine komplett andere Rolle spielt, hat mir mal gefallen. Also was er auch wirklich geschafft hat, ist, ich wusste, habe den Trailer vorher nicht gesehen gehabt zu dem Film Moonlight und ich war mir sicher, der wird jetzt, das ist der Hauptdarsteller. Also der hat so viel irgendwie Raum eingenommen und so überzeugend gespielt. Ich war mir sicher, den sehen wir jetzt über die gesamte Spielfilmlänge. Ja. Deswegen finde ich diese Nominierung schon auf jeden Fall auch gerechtfertigt. Ja, hat er auch den Golden Globe gewonnen. Ach so. Insofern geht er da auch als Favorit ins Rennen. Hm. Und Lucas Hedges sagt mir jetzt nicht mal was vom Namen her. Hm. Und Jeff Bridges ist, glaube ich, so der Meryl Streep, der Männer. Macht man, glaube ich, nichts falsch, wenn man den nominiert. Hm. Dann beste Nebendarstellerin haben wir Viola Davis für Fences, Naomi Harris für Moonlight, Nicole Kidman für Lion, Octavia Spencer für Hidden Figures und Michelle Williams für Manchester by the Sea. Habe ich nichts, habe ich nur in der Naomi Harris gesehen in Moonlight. Ja. Fand ich jetzt nicht so besonders. Nee, nee. Ich habe noch Nicole Kidman halt gesehen in Lion. Also eigentlich bitte nicht. Ich glaube, das, nee. Das war jetzt okay. Nicht so dolle. Ja, und da ist ja auch, glaube ich, Viola Davis die Hauptfavoritin für Fans. Also da sagen auch viele, verstehen nicht, dass sie die beste Nebendarstellerin ist. Ist eigentlich eine Hauptdarstellerin neben Denzel Washington. Und das kommt ja immer von den Filmverleihern. Also die müssen ja einreichen, ja, wen sie für einen Oscar vorschlagen. Genau, das hast du schon mal gesagt. Irgendwo habe ich dann aber wieder was anderes diesbezüglich gehört, aber muss ich nochmal recherchieren. Also die werden ja auch immer, also Marvel reicht ja auch immer für ihre Filme ein. Und sie haben zum Beispiel Captain America, den First Avenger, nee, nicht den First Avenger, sondern den zweiten, weiß ich nicht, Captain America, Winter Soldier, haben sie eingereicht als besten Film. Und aber die reichen natürlich jetzt nicht irgendwas ein, wo sie wissen, ja, der hat eh keine Chance, sondern bei dem haben sie wirklich gedacht, dass sie eine Chance hätten. Das ist ja natürlich nichts geworden. Aber das passiert halt öfter, dass so Hauptdarsteller auch als Nebendarsteller dann nominiert werden. Ja. Hier Christoph Waltz zum Beispiel, ja, bei Django. Und hier sehen wir es jetzt ja schon öfter. Also, so, ich glaube, die machen das so, habe ich so gehört. Ja, und Viola Davis bei Nebendarstellern rechnen die sich da scheinbar höhere Chancen aus. Jo, dann haben wir auch schon drüber geredet, bestes adaptiertes Drehbuch. Da haben wir Luke Davis für Lion, Eric Heisserer für Arrival, Barry Jenkins für Moonlight, also Barry Jenkins und Terrell Elvin McCraney für Moonlight, Alison Schröder und Theodore Melfi für Hidden Figures und August Wilson für Fences. Ja, ziemlich offen finde ich die Kategorie. Ach so, und August Wilson ist tot, ist posthum. Ja, also ich finde, da kann eigentlich alles passieren. Also sowohl Lion kann ich mir gut vorstellen, weil es halt auch so auf der Geschichte basiert vom Hauptdarsteller, der die so aufgeschrieben und dann wurde die, hat und die dann auch verfilmt wurde. Kann ich mir gut vorstellen. Arrival, wie gesagt, ich weiß nicht, ja, ach, ich habe es schon zweimal in diesem Podcast, glaube ich, erwähnt, basiert auf einer Kurzgeschichte von einem chinesischen Autor, Science-Fiction-Autor, die aber im Original viel, viel, viel weniger ausführlich und kürzer ist als Arrival. Deswegen ist da ziemlich viel Leistung drin. Also kann ich mir gut vorstellen. Also eigentlich, wenn Arrival irgendwo gewinnt, dann bei bestes adaptiertes Drehbuch. Und oder Kamera, aber kommen wir noch zu. Genau, und bei den anderen, naja, auch alles möglich, sage ich mal. Kann man halt nicht so beurteilen, weil man sie nicht so gesehen hat. Und man auch nicht das, nicht unbedingt weiß, auf was es basiert. Jetzt bei Moonlight zum Beispiel. Moonlight basiert auf einem Theaterstück. Okay. Das heißt, glaube ich, sogar in Moonlight Black People Look Blue. Also das ist ein direktes Zitat aus dem Film. Ja. Hidden Figures basiert auf einer wahren Geschichte. Mhm. Und Fans, das ist auch ein Theaterstück. Und Lion ist, glaube ich, auch eine wahre Geschichte. Genau. Okay, ja. Ja, ich denke, Moonlight wird da gewinnen. Okay. Das Drehbuch. Also, ich habe im Nachhinein noch einiges drüber gelesen, weil das ja ziemlich christlich angehaucht ist. Oder deutlich. Geschichten aus der Bibel zitiert. Zum Beispiel die Szene, wo Juan, also der Mahershala Ali, dem Jungen, ich hatte vom Jungen den Namen vergessen. Weiß ich auch nicht mehr. Junior, nee, Little am Anfang. Ja, später heißt er Black. Ja, aber zwischendurch. Zwischendurch, weiß ich auch nicht mehr. Also wo er Little halt das Schwimmen beibringt, soll halt eine Taufe symbolisieren. Ah ja, ich erinnere mich. Und Juan ist ja auch nichts anderes als Johannes auf Spanisch. Also es ist quasi Johannes der Täufer. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Das sind alles biblische Namen. Ah, ja. Und sowas muss jetzt nicht für ein gutes Drehbuch stehen, aber verbunden mit der Geschichte, die mir extrem gut gefallen hat, hat es noch so ein Beiding. Ja, es ist auch schön, wenn man es nicht unbedingt direkt beim beim Sehen gemerkt, was ich jetzt nämlich zum Beispiel so nicht also gut, das ist eine, gemerkt das, habe. Also das ist eine Taufe. Also das hat man schon, ja, es hat also sehr erinnert an eine Taufe, klar. Aber ich habe jetzt nicht dann hinterher gedacht, ach, schon wieder ein biblisches Zitat und wieder. Und nee, wieder das hat wieder. Man überhaupt nicht gedacht. Daran habe ich nämlich nicht gedacht. Ne? Ja. Aber das sind halt so ein paar Dinge, die ich dann immer so wertschätze, dass man quasi hinterher mehr Arbeit so irgendwie reinsteckt. Ja. Und sich Gedanken macht. Ja, aber zu den anderen kann ich auch nichts sagen, aber ich finde es immer komisch, also ich finde es immer seltsam, so ein Theaterstück einen Oscar zu geben. Also das würde jetzt auch auf Moonlight zutreffen, aber vor allem bei Fans ist es so, dass der ganze Film halt hauptsächlich im Hinterhof spielt, wie das Theaterstück, und dann finde ich, da ist nicht mehr so eine mega große Leistung dabei. Ich kann es nicht einschätzen, ich habe noch nie ein Drehbuch geschrieben, aber in meinem Verständnis ist da nicht mehr so die mega Arbeit dahinter. Ja. Aber ich kann es nicht einschätzen. Dann bestes Originaldrehbuch haben wir Damien Chazelle für La La Land. Das wäre auch witzig, wenn er beides gewinnen würde und zwei Oscars an einem Abend mitnimmt. Giorgos Lanthimos und Eftymis Philippou für The Lobster. Kenneth Lonergan für Manchester by the Sea. Mike Mills für 20th Century Woman und Taylor Sheridan für Hell or High Water. Und möchte ich keine Prognose abgeben. Keine Ahnung. Ja, also ich finde es witzig, dass The Lobster nominiert wird. Ja. Nur dafür. Ja. Scheinbar. Und 20th Century Woman hat nicht mal einen Wikipedia-Artikel. kann ich auch nicht einschätzen. Aber das wird La La Land. Also. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Dafür ist die Konkurrenz einfach. Ja. Naja, muss man sehen, ja. Ja. Dann haben haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Beste Kamera. Ja. Greg Fraser für Lion, James Laxton für Moonlight, Rodrigo Prieto für Silence. Kommt plötzlich. Linus Sundgren für La La Land und Bradford Young für Arrival. Ja. Also, wie gesagt, meine ganz klare Prognose, der Greg Fraser für Lion oder, naja, ich also weiß Arrival, nicht. Arrival vielleicht, könnte ich mir auch noch vorstellen, finde ich auch nett. Silence will ich unbedingt noch sehen, aber der kommt erst in Deutschland Anfang März ins Kino. Leider erst nach der Oscarverleihung. Okay. Ist ja scheinbar auch nicht so oft nominiert. Ja, heißt ja nichts. Also Arrival kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Moonlight wundert beste mich jetzt. Beste Kamera bei Arrival? Ja, doch. Ich weiß nicht. Sind da so interessante Einstellungen? Also das Ding, wo das Raumschiff da steht und die Wolken über die Berge gehen, das ist schon eine... Ja, naja. Ich habe mir auf jeden Fall ins Kopf gewandt. Das stimmt schon. Das ist bei Moonlight viel, anders. Da, viele schöne Bilder. Da verstehe ich die Kamera nicht. Ja, ja, ja. Also, wie gesagt, dieser Anfang, das wäre für mich eher so ein Kriterium gewesen, den gerade nicht zu nominieren. Aber vielleicht gefällt das ja den Leuten. Ansonsten, La La Land würde mich wundern, sind halt viele One-Shots, aber ansonsten... Nee, glaube ich auch nicht. Wie gesagt, Lion. Ja, gucken wir mal. Ja. Dann bestes Szenenbild, wobei ich da nie einschätzen kann, was so ein bestes Szenenbild ist. Naja. Patrice Vermette und Paul Hott für Arrival, Jess Gonscher und Nancy Hay für Hail Caesar, oh, das ist ja schön, David Vesco und Sandy Reynolds Vesco für La La Land, Guy Hendricks Dias und Gene Sardina für Passengers und Stuart Craig und Anna Pinnock für Fantastische Tierwesen und Wo sie zu finden sind. Ja, ganz schwierig, finde ich. Also es sind, ja, es ist eine schöne Auswahl, weil die bestechen ja wirklich alle so optisch und durch Szenenbild, diese Filme. Und das ist auch noch das, was ich so Hail Caesar am ehesten zusprechen würde und wo ich auch die Nominierung am ehesten nachvollziehen kann. Ja. Und könnte ich mir theoretisch vorstellen, kommt einem schon so ewig hervor, dass er überhaupt hier noch mit drin ist bei den Oscars. Genau. La La Land hat ja auch klare Chancen, denke ich. Ganz klar. Passengers nicht. Bei Passengers ist schon das Szenenbild das einzige am Film, was so wirklich hervorsticht. Okay. Arrival. Ja, das ist nur das Alien-Raumschiff, der Rest ist so mehr... Halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Ja. Und fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, ist... Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, genau. Ist halt so die Frage, da weiß ich nicht, wie das so zusammenhängt, wenn da jetzt viel CGI ist im Hintergrund, ob das dann da noch mit einfließt. Ja, weiß ich auch nicht, was sie dazu machen. Ansonsten, auch bei den alten Harry-Potter-Verfilmungen und so, haben sie ja immer schon viel Wert auf das Szenenbild und so gelegt und auf Details und... Kostüme, aber Kostüme kommen ja nochmal extra. Mhm. Deswegen da ist das dann vielleicht sogar wahrscheinlicher für fantastische Tierwesen. Ja, ich kann es auch nicht sagen. Mhm. Also es ist auch die erste Kategorie, wo ich alle gesehen habe und alle nachvollziehen kann. Und mich würde halt Hail Caesar freuen, weil das echt ein schöner Film ist. Ja, kann ich auch mir gut vorstellen. Ja. Passengers ist halt viel CGI, da kann schon sein, dass die das nicht... Ja. Und es ist nur eine Szene, ein Szenenbild, so wirklich. La La Land fand ich jetzt nicht so besonders. Ja, ich würde Hail Caesar oder Fantastische Tierwesen sein. Ja, ich glaube auch. So, dann bestes Kostümdesign. Colleen Atwood für Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Consolata Boyle für Florence Foster Jenkins. Madeleine Fontaine für Jackie. Joanna Johnston für Allied, Vertraute Fremde. Und Mary Sofres für La La Land. Auch schwierig, alles möglich. Also hier ist schon eher La La Land als Sieger zu sehen, als da drüber. Wobei, vielleicht eher auch nicht. Fantastische Tierwesen auch möglich. Und zumindest weiß ich, dass sie für Jackie, dass sie da wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt haben, auch wirklich teilweise die Räume exakt 1:1 aus alten Fotos und Videomaterial nachzurekonstruieren und teilweise sogar alte Aufnahmen mit neuen zu verknüpfen und zu verbinden und nahtlos ineinander übergehen zu lassen, dass man es nicht sieht oder so gut wie nicht sieht, wie sehr sich das dann auf das Kostümdesign mit ausgewirkt hat, weiß ich nicht, aber ich denke schon. Also sehe ich auch nicht abgeschlagen. Kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ja, also es ist ja alles, also viel davon sind ja einfach Filme so aus den 60ern, Florence Foster Jenkins sind 40er, Fantastische Tierwesen, spät 20er. Ja. Und Allied ist, glaube ich, auch 40er oder so. Mhm. Gut, Jackie ist, also es ist auf jeden Fall so länger her und irgendwie wird es immer so belohnt, dass du alte Kostüme dann anhast. Ja. Obwohl, naja, hast du was wie Mad Max oder so. Ja, das ist dann wieder was genau. Wirklich Besonderes. Ja. Aber ich kann es jetzt auch nicht einschätzen. Ja. Also, ist da besonders. Alles drin, ja. Ja. Naja. Dann beste Filmmusik. Ja, interessant. Nicholas Britell für Moonlight, Justin Hurwitz für La La Land, Micah Levi für Jackie, Thomas Newman für Passengers und Dustin O'Halloran und Hauschka, was? Dustin O'Halloran und Hauschka für Lion. Mhm. Ist Hauschka? Hauschka? Naja. Ja, ja, ganz klar. Das kann nur Justin Hurwitz werden für La La Land, ja. Weil das sind wirklich einzelne Kompositionen und Melodien eingängig, 100-mal gespielt. Das ist eine ziemlich sichere Bank. Ja, bei Passengers im Moonlight ist mir die Musik jetzt auch nicht so im Kopf geblieben. Ja. Deswegen. Ah, ja. Nee, das wird's nicht. Jackie soll extrem gut sein, habe ich gehört. Okay. Und Flying, weiß nicht. Hm. Nichts gehört. Na, vielleicht dann auch für Jackie, wer weiß. Ich habe es noch nicht gehört und noch nicht gesehen. Deswegen, möglich ist es. Ja, Lion wird's nicht. Wird's nicht. Daran erinnere ich mich auch gar nicht. Ja, es wird La La Land. Ja. Ich habe mal gesagt. Dann auch gleich zum besten Filmsong und da ist La La Land zweimal nominiert. Mhm. Einmal für Audition und einmal für City of Stars. Ich denke, City of Stars ist... Nee, doch eher Audition. City of Stars ist zwar noch eingängiger und so von der Melodie, aber Audition ist ein bisschen komplexer, das Lied. Und auch was den Text und Botschaft und so weiter angeht, zusammen mit der Performance dann von Emma Stone, kann ich mir gut vorstellen, dass sie das auszeichnen. Ja, ich auch. Sonst noch nominiert Can't Stop the Feeling aus Trolls. The Empty Chair aus Jim, the James Foley Story. Habe ich gehört, garantiert nicht. Und How Far I'll Go aus Vaiana. Hm. Ja, kenne ich alles nicht. Mhm. Aber es wird eh La La Land. Ja. Die Frage ist nur, welches Lied. Ja. Und ich wüsste auch nicht mal, was mir besser gefällt. Ich finde beides gut. Mhm. Ja. Dann bestes Make-up. Und dann kommen wir jetzt schon langsam zu den Dingen, die wir, glaube ich, nicht mehr so gut einschätzen können. Ja. Bestes Make-up. Eva von Bar und Love Larsen für einen Mann namens Ove. Joel Harlow und Richard Alonso für Star Trek Beyond. Und Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini und Christopher Nelson für Suicide Squad. Mhm. Und das ist das Lächerlichste überhaupt, dass Suicide Squad für einen Oscar nominiert ist. also ein Mann namens Ove, mhm. ich glaube ein 100-Jähriger, der durchs Fenster sprang und verschwand oder so, war damals auch nominiert, mhm. weil sie den Hauptdarsteller halt älter geschminkt haben. Ja, ja. Und Star Trek Beyond, habe ich keine Ahnung, wo jetzt, okay, die, für die Aliens halt, so das mag, das Make-up. Ja, doch, die sehen das, schon alle ein bisschen anders aus. Das kann man schon. Achso, und beste Frisuren ja, heißt das auch noch. Also, ja, und Suicide Squad ist Quatsch. Also wenn der gewinnt, das wäre einfach albern. Ja, kann ich nicht so viel zu sagen. Ich habe Suicide Squad, wie gesagt, nicht gesehen. Ja, du hast ja Bilder gesehen. Aber das ist noch die Kategorie, die ich am ehesten nachvollziehen kann. Wenn es irgendwo landet. Aber, also ich denke mal, es wird ein Mann namens Ove, weil sich wahrscheinlich viele sträuben werden, so einen Blockbuster zu wählen. Ah, ich kann mir, wohl. Ach ja. Aber Star Trek Beyond kann ich auch schon verstehen. Ja, vielleicht wird Star Trek. Jo. Kann ich mir sogar vorstellen. Da fand ich aber dieses Mal gar nicht das Alien-Design so toll. An die Aliens erinnere ich mich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß noch, es gab diese andere, diese Kämpferin da, die so... Ja, genau. So, genau. Die fand ich sah nicht so besonders aus. Ja, da weiß ich jetzt allerdings auch die Haare überhaupt nicht mehr, falls er auch für so heißt. Ja, ich kann es auch nicht einschätzen. Okay. Dann bester Schnitt, das kann ich nie einschätzen. Ja. Tom Cross für La La Land, John Gilbert für Hacksaw Ridge, Jake Roberts für Hell or High Water, Ned Sanders und Joy McMillan für Moonlight und Joe Walker für Arrival. Ich sag jetzt einfach mal und begründe das nicht weiter, dass Hacksaw Ridge gewinnt. John Gilbert, Hacksaw Ridge, bester Schnitt. Okay. Ich hab keine Ahnung. Bester Ton, okay, bester Ton kann ich wirklich nicht sagen. Ja. Das weiß ich nicht. Aber wir können ja zumindest mal die Nominierten vorlesen, jetzt ohne, also nicht mehr die Leute, es wird zu viel jetzt. Ja, bisschen, die haben es auch verdient. Ja. Ja gut, La La Land, Hacksaw Ridge, Rogue One, 13 Hours, The Secret Soldiers of Benghazi und Arrival. Ja, bester Ton. Ja, da hat Arrival, finde ich, auch Chancen, aber auch Hacksaw Ridge kann ich mir gut vorstellen. Es sind noch drei Kriegsfilme. Ja, genau. Ist ja, glaube ich, leichter, den Ton zu machen. Und The Secret Soldiers of Benghazi kann ich mir sogar auch vorstellen. Die werden in solchen Sachen eher... ja. Wobei dann vielleicht sogar noch eher bester Tonschnitt. Also bester Tonschnitt dann sowas wie Hacksaw Ridge und bester Ton an sich... Vielleicht auch La La Land. Ja. Der beste Tonschnitt, also bester Tonschnitt ist auch so eine Kategorie, werde ich nie verstehen. Also eigentlich, genau, wäre Tim Ogurzke jetzt noch hier mit dabei, was eigentlich geplant wäre, dann würde er jetzt noch lange über diese Kategorien reden. Ja. Na gut, nominiert sind Arrival, La La Land, Hacksaw Ridge, Sully und Deepwater Horizon. Mhm. Ja, da sind immer eher so auch so actionlastige Filme dabei oder mit Kriegsszenarien, wo so sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass man wirklich verschiedenste Sachen hört, die irgendwo um den Zuschauer herum passieren und so, ne? Und schnelle, schnelle Schnitte auch und kann ich schon nachvollziehen. Gut, dann die besten visuellen Effekte, das können wir vielleicht besser einschätzen. Da haben wir Deepwater Horizon, Doctor Strange, The Jungle Book, Kubo, der tapfere Samurai. Yay. Und Rogue One, A Star Wars Story. Kubo. Ganz klar. Wollen wir nicht weiter drüber reden. Also würde ich mir wünschen, Kubo and the Two Strings. Ja, Deepwater Horizon haben wir beide nicht gesehen. Glauben wir, glaube ich, aber nicht. Doctor Strange meinst du ja, wenn er durch was besticht, dann die visuelle Effekte. Ja. Also wer weiß. Jungle Book aber auch. Ja, aber ich fand Jungle Book nicht gut, ehrlich gesagt. Doch. Insgesamt den Film fand ich ziemlich mies sogar. Die visuellen Effekte noch am ehesten, ja. Aber jetzt also ich fand Jungle Book richtig gut, deswegen. Okay. Aber da waren auch schon die visuellen Effekte extrem gut. Ja, aber ich glaube auch, dass es Kubo wird. Ja, tatsächlich? Ja. Na gut. Also abgesehen vom Stop Motion. Aber das, was sie trotzdem machen, also dieser Skelettkrieger, das muss man ja auch erstmal so hinkriegen. Ja. Also Doctor Strange oder Kubo oder Jungle Book. Also einer von den dreien. Also Rogue One, das ist zu... Das hat man schon zu oft gesehen. Ja, glaube ich. Und Deepwater Horizon, was ist da so toll? Mhm. Wahrscheinlich eine große Explosion oder so. Hier geht es ja um diese Bohrinsel, die explodiert. Ja. Also, na dann. Ja. Bester Animationsfilm. Haben wir wieder Kubo, der tapfere Samurai. Mein Leben als Zucchini. Mhm. Die rote Schildkröte, Vajana und Zoomania. Na gut, ist klar, für wen du bist, Kubo. Genau. Und ich für Zoomania. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass wir es machen, Zoomania. Naja, wird man sehen. Ja. Dann bester animierter Kurzfilm, können wir nicht zusammen. Die haben wir noch nicht gesehen, genau. Da sind nominiert Blind, Weicher, Borrowed Time, Pierce Sitter and Cigarettes, Pearl und Piper. Mhm. Gut. Bester Kurzfilm, habe ich auch nichts gesehen. Nee, die haben wir. Haben wir Enemy, gesehen. Interieur, La Femme et le TGV, Silent Nights, Sing und Timecode. Für alle, die in Berlin wohnen oder auch vielleicht in anderen Städten, gibt es das auch. Es gibt manchmal Kinos, die rund um die Oscars so ein, zwei Tage an Abenden so ein Programm anbieten, wo sie alle Kurzfilme miteinander zeigen, so Oscar-Shorts. Das macht in Berlin zum Beispiel das Babylon-Filmtheater am Rosa-Luxemburg-Platz. Also wen es interessiert, der kann mal schauen, irgendwann jetzt. Die nächste Woche oder so müsste das eigentlich stattfinden. Kann man sich die noch anschauen, schnell. Jo. Dann haben wir besten Dokumentarfilm. Haben wir Der 13. Warum er hier auch auf. Ja. I Am Not Your Negro, Live Animated, OJ Made in America und Seefeuer. Gut, die habe ich jetzt alle nicht gesehen, deswegen. Ja, ich habe Der 13. gesehen. Habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Ja. Genau. Würde den Oscar nicht bekommen. Hm. Dafür ist es meiner Meinung nach nicht gut genug. Ja. Und was sich hier wieder auffällt, ist I Am Not Your Negro, OJ Made America, der 13. geht halt wieder um Schwarzenrechte. Und so. Ja, finde ich gut. Aber vielleicht haben sie es ein bisschen übertrieben dieses Jahr. Ich kann es nicht einschätzen, weil ich eigentlich nur Moonlight gesehen habe. Und der 13. hat es meiner Meinung nach nicht verdient. Gut, das können wir jetzt mal weglassen. Ja, könntest du ja nochmal wie. Na gut. Bester Dokumentar-Kurzfilm 4.1 Miles, Extremis, Joe's Violin, Vatani, My Homeland und The White Helmets. Gut. Bester fremdsprachiger Film, ein Mann namens Ove, The Salesman, über den du vorhin schon gesprochen hast. Genau. Tenor, Unter dem Sand und der deutsche Beitrag Toni Erdmann. Nun weiß ich nicht, wie ist es denn eigentlich, sobald die Nominierungen herausgegeben werden, ne? Stehen dann auch schon die Gewinner fest? Nee, es wird erst nominiert und dann dürfen die Jurymitglieder wählen. Okay, und weißt du, wie lange das so von dauert? Nee, ne? Nee, keine Ahnung. Okay. Aber die dürfen ja alle nochmal die Filme sehen. Ich glaube, die kriegen sogar exklusive. Okay, und die können dann wahrscheinlich das auch noch anpassen zwischendurch und hinterher oder so. Weil ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, mir ist zumindest kein Fall bekannt, wie es bisher gehandhabt wurde, wenn ein Oscar an Leute geht oder gehen würde, die ja nicht anwesend sind. Ach so, das ist egal. Ich glaube, es waren schon öfter mal Leute nicht anwesend. Ja, okay. Oh. Okay, alles klar. Das wird nämlich bei The Salesman dann der Fall sein. Das heißt, es wird man sehen, ob sie den dann noch quasi mit reinnehmen überhaupt. Also der ist zwar nominiert, aber die haben schon angekündigt, dass sie nicht zur Verleihung fahren werden. Sie können den natürlich trotzdem... Sie können auch ein Zeichen setzen und dann einen extra wählen. Klar, kann natürlich auch sein. Ja, ich glaube, The Salesman ist auch Favorit, zusammen mit Toni Erdmann. Durchaus zu Recht. Also gut, ich habe die anderen jetzt auch noch nicht gesehen, aber das ist, wie gesagt, ein wirklich starker Film. Ja, die anderen kenne ich auch nicht. Also ich habe halt Toni Erdmann gesehen und der ist halt wirklich gut. Wird demnächst auch neu verfilmt in Amerika mit Jack Nicholson. Ja. Das finde ich schon mal wenigstens eine schöne Besetzung. Und Kristen Wiig spielt die Frau. Oh, okay. Und es ist auch nur Jack Nicholson geworden, weil Bill Murray verplant hat, sich zu melden, weil er eigentlich vorgesehen war für die. Ja, und das war's. Gut. Das waren alle Kategorien. Ehren-Oscar gibt's dann noch. Ja, mal gucken, ob es da noch was gibt. Jackie Chan kriegt einen Oscar. Steht das dann schon fest? Ja, die haben die Oscars auch schon. Die wurden bei der Nominierung ausgezeichnet. Okay. Jackie Chan, Envy Coates, kenne ich nicht, Lynn Stellmaster und Frederick Wiseman. Jo. Mhm. Genau. Und das war's. Gut. Also, Gewinner, großer Gewinner wird sicherlich La La Land. Ja. Ist ja jetzt schon Gewinner mit 14 Nominierungen. Ich glaube, so viele werden es insgesamt dann aber trotzdem nicht werden. Also, ich denke, es werden 4 oder 5 Auszeichnungen von den 14. Ja, doch. Hauptdarstellerin, eventuell. Beste Regie. Beste Regie. Bester Song. Beste Song. Filmmusik. Naja, Filmmusik. Ja, vielleicht genau. Gut, dann sind wir bei 4. Und dann noch vielleicht eins von den beiden Drehbüchern. Wobei, irgendwas noch. Weil viele ja sagen, dass es ein Durchmarsch wird. Ja. Aber mal schauen. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Vielleicht vorher gucke ich mir noch ein paar Filme an. Ja, gut, dann haben wir es. Ansonsten, genau, das Gleiche wie immer. Wir freuen uns über alles an Feedback, an Bewertungen bei iTunes, an alles, was es so gibt, an Vorschlägen, Nachfragen. Und genau, könnt ihr auch dann nochmal sagen, hinterher nach den Oscars oder so, ob ihr dazu nochmal zur Veranstaltung selbst nochmal einen kleinen Podcast oder so euch wünschen würdet. Und ja, ansonsten war es das erstmal, ne? Jo. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.